Zehntens. Medien, Filme, Bücher, Ausstellungen und Lernmaterialien müssen sich ernsthaft mit Natur auseinandersetzen. Sie weder überhöhen noch ignorieren. JournalistInnen, PädagogInnen und Kulturschaffende. Das Thema Natur muss in die Politik- und Wirtschaftsteile der Zeitungen, nicht nur in die Rubriken Vermischtes oder Panorama. Es geht um mehr als Koalabären, Gorillas und Tiger. Um Zusammenhänge, Ökosysteme und um die Natur als Existenzgrundlage. Dafür braucht es eingängige Geschichten und Bilder, die Menschen auf unterschiedlichste Weise erreichen und uns immer wieder klarmachen, dass es auf jede und jeden Einzelnen ankommt. Wir alle sind keine Heiligen. Niemand, oder vermutlich fast niemand, verhält sich so, wie wir es tun müssten, um im Einklang mit der Natur zu leben. Wie UN-Generalsekretär Antonio Guterres es formuliert, Frieden mit der Natur zu schließen. Doch wir können daran arbeiten, alle miteinander und jede und jeder für sich. Die Maßnahmen sind ehrgeizig und zum Teil komplex in der Umsetzung, aber sie sind machbar und zumutbar. Es besteht mithin kein Grund für Fatalismus, aber ein Gebot zur Eile. Sie hörten vom Verschwinden der Arten, der Kampf um die Zukunft der Menschheit. Von Katrin Böning-Gäse und Friederike Bauer. Es las Sabina Godetz. Eine Produktion des Lagato Verlags, Leipzig.